Erster Melchisedek war der König von Salem und ein Priester des höchsten Gottes, der Abraham nach einer Schlacht traf und ihn segnete. Zweiter Abraham gab ihm den zehnten Teil von allem, was er besaß, wobei Melchisedeks Name König der Gerechtigkeit und sein Titel König des Friedens bedeutet. Dritter, er hat keine Eltern oder Vorfahren, und sein Leben hat weder einen Anfang noch ein Ende, weshalb er dem Sohn Gottes gleicht und für immer Priester bleibt. Vierter, überlegt einmal, wie bedeutend dieser Mann war, da ihm sogar der Stammvater Abraham den zehnten Teil seiner besten Beute schenkte. Fünfter, die Nachkommen von Levi, die Priester werden, müssen laut Gesetz den zehnten Teil vom Volk nehmen, obwohl sie alle von Abraham abstammen. Sechster, Melchisedek jedoch gehörte nicht zu ihrem Stammbaum, aber er nahm trotzdem den zehnten von Abraham an und segnete ihn, obwohl Abraham die Versprechen Gottes hatte. Siebter, es steht völlig außer Frage, dass normalerweise die wichtigere Person die weniger wichtige Person segnet. Achter, bei den Leviten nehmen sterbliche Menschen den Zehnten an, aber bei Melchisedek wird bezeugt, dass er ewig lebt. Neunter, man könnte sogar sagen, dass Levi, der selbst den Zehnten empfängt, durch Abraham den Zehnten an Melchisedek gezahlt hat. Zehnter, denn Levi war bildlich gesprochen noch im Körper seines Vorfahren Abraham, als Melchisedek diesem begegnete. Elfter, wenn das Priestertum der Leviten vollkommen gewesen wäre, hätte Gott keinen anderen Priester nach der Ordnung Melchisedeks schicken müssen. Zwölfter, wenn sich jedoch das Priestertum ändert, dann muss notwendigerweise auch das Gesetz geändert werden. Dreizehnter, der Herr, von dem hier die Rede ist, gehört nämlich zu einem anderen Stamm, aus dem bisher niemand am Altar gedient hat. Vierzehnter, es ist bekannt, dass unser Herr aus dem Stamm Juda kommt, über den Mose im Zusammenhang mit Priestern nichts gesagt hat. 15. Die ganze Sache wird noch deutlicher, wenn ein anderer Priester erscheint, der Melchisedek ähnlich ist. 16. Er wurde nicht Priester durch eine menschliche Vorschrift über die Abstammung, sondern durch die Kraft eines Lebens, das niemals endet. 17. Denn die Schrift bestätigt ihm, dass er ein Priester für alle Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks ist. 18. Die alte Regel wurde also aufgehoben, weil sie schwach und nicht mehr nützlich war. 19. Da das Gesetz nicht zur Vollkommenheit führen konnte, wurde eine bessere Hoffnung eingeführt, durch die wir Gott jetzt nahe kommen können. 20. Dies geschah nicht ohne einen Eid Gottes, während die anderen Priester ohne einen solchen Eid in ihr Amt kamen. 21. Gott hat jedoch zu Jesus geschworen, dass er seine Entscheidung niemals bereuen wird und Jesus für immer Priester bleibt. 22. Wegen dieses Eides ist Jesus der Garant für einen viel besseren Bund geworden. 23. Früher gab es viele Priester nacheinander, weil sie sterben mussten und deshalb nicht dauerhaft im Amt bleiben konnten. 24. Da Jesus aber für immer lebt, behält er sein Priestertum ewig und muss es an niemanden weitergeben. 25. Deshalb kann er alle Menschen für immer retten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er ewig lebt, um für sie zu bitten. 26. Ein solcher Hohepriester ist genau das, was wir brauchen, denn er ist heilig, ohne Schuld und steht über dem Himmel. 27. Er muss nicht wie die anderen Hohepriester täglich zuerst für seine eigenen Sünden opfern, da er sich selbst einmal für alle als Opfer dargebracht hat. 28. Das Gesetz setzt zwar schwache Menschen als Hohepriester ein, aber das Wort des Eides Gottes setzt den Sohn ein, der für immer vollkommen ist.